Artikel 48. Die Aufgabe der Länder beschränkt sich auf die Entsendung von Vertretern in den Bundesrat und die Festlegung der Bildungspolitik durch die Definition von Mindeststandards. Die Landtage genehmigen den Landeshaushalt nach Vorlage des Ministerpräsidenten. Artikel 49. Die Kommunen sind zuständig für Infrastruktur, Kultur und Sozialwesen. Ihr Haushalt wird von Bürgermeister und Stadträten vorgelegt und muss von den Bürgern in Bürgerversammlungen in direkter Abstimmung genehmigt werden. Dabei haben die Bürger das Recht, Gegenvorschläge zur Abstimmung zu stellen, wenn dies von mindestens 5% der Wahlberechtigten verlangt wird. Die Gestaltung des aktiven und passiven Wahlrechts. Die Reform des Wahlrechts ist eines der Schlüsselelemente einer freien Republik, bei dem nicht eine Tyrannei der Mehrheit über die Minderheit der Leistungsträger zu einem Abgleiten in die Ochlokratie, die Herrschaft des Pöbels, führt. Unsere aktuelle Form der Demokratie läuft mittlerweile darauf hinaus, dass 4 Wölfe und ein Schaf darüber abstimmen, was es zum Abendessen gibt. Das Ergebnis ist vorhersehbar. Die Freiheit, jeden über die Umverteilung mit abstimmen zu lassen, führt nur so lange nicht zu einer Zerstörung der Demokratie von innen, wie 2 Bedingungen erfüllt sind. Es darf keine Mehrheit von Leistungsempfängern geben, die sich in die Bevormundung des verteilenden Staates begeben haben, und es muss eine Elite, eine Aristokratie an der Spitze des Gemeinwesens geben, die den Dienst am Volk und Land als wichtiger ansieht als die Korruption zum eigenen Vorteil und den Stimmenkauf bei Partikularinteressen auf Kosten und zu Lasten Dritter. Ist das nicht mehr der Fall, so gleitet das aristokratische Element in eine Oligarchie ab, die Herrschaft korrupter Politiker und Superreicher. Deutschland erlebt gegenwärtig eine Kombination von Ochlokratie und Oligarchie, weil die Mächtigen die Umverteilung von den Leistungsträgern zu allen anderen dafür benutzen, das Volk im Angesicht ihres Raubzuges ruhig zu stellen. Was wir erleben, ist eine Aushöhlung der Demokratie durch die Degradierung des Stimmzettels zu einer speziellen Form von Währung für die Korruption. Politiker versprechen einzelnen Interessengruppen, die sich in Summe zu einer Mehrheit addieren, Wohltaten, die der Rest des Volkes bezahlen muss. Damit das zumindest für eine Weile aufgeht, ist es zwingend notwendig, dass diese ausgebeutete Minderheit aus den Leistungsträgern besteht. Wäre es anders, wäre der Umverteilungsmechanismus sehr schnell am Ende seiner Möglichkeiten angelangt. Aber auch die Taschen der Leistungsträger sind nicht unendlich tief. Für sie gilt, der Sozialismus ist am Ende, wenn ihm das Geld anderer Leute ausgeht. Bei den Leistungsträgern ist es zu holen, und das ist der Grund, warum immer mehr von ihnen unserem Land den Rücken zukehren und auswandern, in Länder, wo das Prinzip Ausbeutung unter dem Deckmantel demokratischer Mehrheiten noch nicht so weit fortgeschritten ist wie in Deutschland. Ich habe viele Diskussionen darüber geführt, wie dieses Dilemma der parlamentarischen Demokratie, welches durch die Bedeutung der Parteien in unserem politischen System noch übersteigert wird, im Rahmen unseres aktuellen Wahlrechts überwunden werden kann. Die traurige und hoffentlich noch zu widerlegende Antwort ist: gar nicht. Allerdings wäre es wünschenswert, wenn die Debatte zu dieser Frage weitere Alternativen aufzeigen könnte. Diese Schlussfolgerung und die daraus abgeleitete Forderung nach einer Reform des Wahlrechts macht mich in den Augen der Linken und der Mächtigen zum Staatsfeind Nummer 1, zum Demokratiefeind. Dabei sind es in Wahrheit diejenigen, die mit dem Finger auf mich zeigen, die durch ihre Politik des Stimmenkaufs mit anderer Leute Geld unser demokratisches Gemeinwesen an den Rand seiner Existenz geführt haben. Ihre Verteidigung angeblich unverletzlicher demokratischer Grundsätze ist daher eine Heuchelei und ein Betrug. Eine Alternative haben sie nicht zu bieten, außer dem immer lauteren Ruf nach noch mehr Raub und Umverteilung. Ihr Ziel ist nicht die Heilung des Gemeinwesens, sondern sein Ruin als Zwischenstation zur Errichtung ihrer sozialistischen Tyrannei.